Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Nimensland, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 28. November 2015. Willkommen. Der Erde droht der Hitzekollaps. Deshalb wollen die Staatschefs der Welt Anfang Dezember in Paris auf einer globalen Klimaschutzkonferenz einen Vertrag vereinbaren. Heute geht's los. 28. November bis 14. Dezember 2015. Klimaschutzkonferenz in Paris. Nichts anderes wird verhandelt als die Zukunft des Lebens auf diesem Planeten. Das klingt sehr dramatisch, ist es aber auch. Der Physiker Hans-Joachim Schellnhuber erklärt, wie sich die globale Erwärmung vielleicht abbremsen lässt. Er fordert Endlager für CO2 und er erzählt von kafkaesken Klimakonferenzen. In einem Interview wird der 65-jährige Schellnhuber, der übrigens das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung leitet, interviewt. Als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen berät er unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel in Klimafragen. Er wird gefragt: Herr Schellnhuber, sollte man diesen Zirkus beenden und die Klimakonferenzen abschaffen? Schellnhuber: Ich finde, wir sollten Paris abwarten. Wenn die fast 200 dort vertretenen Länder wieder nichts gemeinsam zustande bringen, dann müssen eben einzelne Staaten mutig vorangehen, so wie Deutschland mit der Förderung der erneuerbaren Energien. Ohne das deutsche Energieeinspeisegesetz wären die Chinesen nicht so massiv in die Produktion von Solarzellen eingestiegen, was dazu führte, dass die Preise um 80% gesunken sind. Innovationen werden oft durch staatliche Interventionen ausgelöst. Schon heute ist es knapp 1 Grad wärmer als zu Beginn der Industrialisierung. Die bis jetzt ausgestoßenen Treibhausgase werden die Atmosphäre schätzungsweise um weitere 0,6 Grad erwärmen. Ist es nicht längst zu spät, das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen? Schellnhuber: Die Kehrtwende ist zwar unwahrscheinlich, bleibt aber machbar. Vielleicht kommt das Ende des fossilen Zeitalters sogar schneller, als wir das heute zu träumen wagen. Wenn beispielsweise noch mehr einflussreiche Investoren ihre Gelder aus der Kohle-, Öl- und Gasindustrie abziehen, weil sie diese nicht mehr für zukunftsfähig halten, bekommen wir eine lawinenartige Dynamik, die das alte System rasch implodieren lässt. Wer hätte schon vor 10 Jahren für möglich gehalten, dass Energieriesen wie E.ON oder RWE ums Überleben kämpfen müssen und sich jetzt durch erneuerbare Energie retten wollen? Im Klimasystem gibt es Kipppunkte, im Gesellschaftssystem erst recht. Eine Frage in diesem Interview: Sie beraten die Kanzlerin in Klimafragen, neuerdings sogar den Papst. Man gewinnt den Eindruck, Sie seien inzwischen mehr Aktivist als Physiker. Wäre es nicht angemessener, die wissenschaftlichen Erkenntnisse leidenschaftslos zu präsentieren und dann die Gesellschaft entscheiden zu lassen, was für Schlüsse sie daraus zieht? Schellnhuber Gegenfrage: Wenn ich als Epidemiologe einen menschheitsbedrohenden Supervirus auf der Spur wäre, würde ich dann meine Erkenntnisse nur einer unverständlichen Fachzeitschrift anvertrauen? Gerade weil ich als Experte weiß, dass wir nur noch wenig Zeit haben, um eine globale Tragödie abzuwenden, muss ich die Stimme erheben. Die Kanzlerin hat mir einmal gesagt, fallen Sie uns Politikern weit auf den Wecker, das ist das Beste, was Sie Klimaforscher tun können. Die reine Lehre gibt es ohnehin nicht. Jeder Forscher ist schon durch die Wahl seiner Themen parteiisch. Wir hätten ja als Institut auch beschließen können, nur die positiven Seiten des Klimawandels zu untersuchen. Was wir in Zukunft wahrscheinlich sogar stärker tun müssen. In diesem Jahr steuern wir auf einen neuen Hitzerekord zu. Schellenhuber. In der Tat erreichten wir 2015 vermutlich die höchste jemals aufgezeichnete Erdmitteltemperatur. Wir arbeiten also ersichtlich weiter an unserem eigenen Scheiterhaufen. Spiegel, in diesem Interview. Wie würde sich das menschliche Leben auf diesem Planeten verändern, wenn es mit der Erwärmung ungebremst immer so weiterginge? Schellenhuber. Ab einem Temperaturanstieg um 7 oder 8 Grad entstünden auf der Erde erste Hitzeinseln, wo die natürliche Abfuhr von Körperwärme nicht mehr möglich wäre. Menschen könnten dort im Freien nicht überleben. Bei einer regionalen und saisonalen Erwärmung von 11 bis 12 Grad würden diese Todeszonen einen geografisch bedeutsamen Raum umfassen. Erst vor wenigen Tagen ist eine Studie erschienen, nach der vor allem die arabischen Ölstaaten betroffen wären. Eine bittere Ironie. Frage, der Planet wäre irgendwann unbewohnbar? Schellenhuber, zumindest abseits der Pole. Natürlich könnte es in künstlichen Schutzräumen immer noch kreuzfidel zugehen. Aber dann hausen wir in Mondstationen auf Erden. Am Persischen Golf lassen sich die energieverschwenderischen Vorläufe einer solchen Technowelt bereits heute besichtigen. Die Menschen dort leben überwiegend in vollklimatisierten Urbanisationen mit bizarren medizinischen Folgen. Obwohl in Abu Dhabi das ganze Jahr über die Sonne scheint, leiden die Einwohner unter heftigem Lichtmangel. Nirgendwo sonst gibt es so viele Menschen mit Vitamin-D-Defizit, das unter anderem zu Rachitis führt. Es gibt ein Buch von Herrn Hans-Joachim Schellenhuber. Das heißt Selbstverbrennung, die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff. Erschienen bei C. Bertelsmann, 784 Seiten, 29,99 €. Das Interview, aus dem ich zitiert habe, ist ein Spiegelgespräch, geführt im Spiegel Nummer 45 von 2015. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda Barcelona. Sag mal, kann denn Liebe Sünde sein? Fragst du mich, ich sag vernünftig, warst du nie? Hast die Koffer vor die Tür gestellt. Mein Kumpel, dein Ex flüchtet aus Berlin. Das bisschen Nico. Leichtes sein, zwei Steppen kannst nur du so schön. Das bisschen Ego-Trippen, süßes Augenzwinkern machst nur du so schön. Mit deinem Lächeln geht die Sonne auf, deine hübschen Kurven sind schon stadtbekannt. Du nimmst dir raus, zu tun, was du so tust. Neid und Zweifel stellst du lässig an die Wand. Das bisschen Ego-Trippen, leichtes Sein, zwei Steppen, kannst nur du so schön. Das bisschen Ego-Trippen, süßes Augenzwinkern, machst nur du so schön. Wohin dein Herz dich heute führt, bleib bei dir, ich sag dir, bleib bei dir. Niemandsland Geschichte. Schrecken der Spießbürger. Das Manifest der Kommunistischen Partei. Intellektuelle, Schriftsteller und Arbeiter sammelten sich mit Karl Marx und Friedrich Engels im Bund der Kommunisten. Es war der Beginn einer Bewegung, die die Welt veränderte. Wir schreiben das Jahr 1848. 10 Tage lang brütete der 27-jährige Ökonom Friedrich Engels gemeinsam mit seinem 2 Jahre älteren Freund Karl Marx in dessen Brüsseler Wohnung über Manuskriptblättern. Die beiden jungen Intellektuellen rangen um Formulierungen. Es ging um ein Programm, das die Welt verändern sollte. Der Titel: Manifest der Kommunistischen Partei. Vor allem Marx, Anwaltssohn aus einer Rabbinerfamilie, Jurist und promovierter Philosoph, feilte an jedem Satz, als ginge es darum, der Menschheit neue, ewige Gesetze zu verkünden. Im Februar 1848 schloss er die gemeinsame Arbeit ab. Das Ergebnis ist ein Text von literarischer Kraft, sprachlicher Schärfe und politischer Wucht. Gleich der Auftakt prägte sich ein. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Ein Gespenst geht um in Europa. Letzte Wahrheiten werden schon auf der ersten Seite verkündet. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Vereinfachend, aber prägnant erklären die Autoren den Gang der Welt. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in 2 große feindliche Lager, in 2 große einander direkt gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. So knapp wie möglich definieren sie die Rolle des Staates. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie-Klasse verwaltet. Es folgt ein Satz, der jeden Verdacht zerstreut. Die Autoren wollten den Reichen moralische Vorhaltungen machen. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Begründung ist Analyse und Literatur zugleich. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser der egoistischen Berechnung ertränkt. Ähnlich scharf urteilten Marx und Engels über Almosen und Wohltätigkeit. Der christliche Sozialismus ist nur das Weihwasser, womit der Pfaffe den Ärger des Aristokraten einsegnet. Nicht um Moral geht es ihnen, sondern um Macht. Das Ziel wird knapp genannt. Sturz der Bourgeoisie-Herrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Die Eigentumsfrage, dozieren sie, sei die Grundlage der Bewegung. Dass die beiden jungen Autoren Marx und Engels in vielem ihrer Zeit weit voraus waren, zeigen ihre Bemerkungen über das, was heute Globalisierung heißt. Die Bourgeoisie habe die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit trete allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Damals knüpften Karl Marx und Friedrich Engels eine ihrer umstrittensten Thesen. Die Arbeiter haben kein Vaterland, man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Und sie ließen erkennen, welche Hoffnungen sie auf das zersplitterte Land in der Mitte Europas setzten. Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht. Diese Revolution sollte nur die Vorstufe zur nächsten sein, die das Manifest am Schluss mit einem Paukenschlag ankündigt. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Den Text übermittelte Marx im Februar 1848 nach London an die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten. Die billigte ihn als Parteiprogramm. Er wurde als Broschüre mit grünem Einband bis Ende Februar 1848 im Vereinslokal des Kommunistischen Arbeiterbildungsvereins an der Drury Lane im Londoner Stadtteil High Holborn verkauft. Den Bund der Kommunisten hatten 1847 Handwerker und linke Intellektuelle ins Leben gerufen, unter ihnen Marx und Engels. Marx übernahm im März 1848 offiziell die Leitung. Die Organisation war aus dem Bund der Gerechten hervorgegangen. Den hatte der Magdeburger Schneidergeselle Wilhelm Weitling 1836 gegründet. Diesem Frühsozialisten war die ideologische Strenge und machtpolitische Stringenz der späteren Kommunisten fremd. Der Autor der Schriften »Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte« und »Garantien der Harmonie und Freiheit« erwies sich als Idealist. Mit Marx und Engels überwarf sich Weitling bereits 1846. Deren aktivistische Parole »Proletarier aller Länder vereinigt euch« ließ keinen Raum für schwärmerische Sozialromantik. Der Bund der Kommunisten zählte Ende 1847 etwa 500 Mitglieder. Zu der Organisation gehörten der Uhrmachergeselle Maximilian Josef Moll, Mitglied der Zentralbehörde des Bundes, der frühere Burschenschaftler Karl Schapper und der Schneider Friedrich Lessner, zuständig für den Druck des Kommunistischen Manifestes. Mitglied war auch der Journalist Wilhelm Liebknecht, später Mitbegründer der SPD. Im April 1848 verlegte der Bund seine Zentrale nach Köln. Die rheinische Metropole war damals von revolutionären Stimmungen aufgewühlt. Überall wehten die bis dahin verbotenen schwarz-rot-goldenen Fahnen, selbst auf preußischen Regierungsgebäuden. So beschreibt es der Marx-Biograf Jonathan Sperber. Die Wortführer der Protestbewegung trafen sich im früheren Café Royal. Dessen reaktionärer Name musste der neuen Bezeichnung »Stollwerks deutsches Kaffeehaus« weichen. Neben debattierfreudigen Kaffeehausbesuchern gab es in Köln den größten Arbeiterverein Deutschlands. Gegründet im April 1848, zählte er im Juni 8.000 Mitglieder. Das entsprach einem Drittel der erwachsenen Männer der Stadt. Für den großen Zulauf sorgte vor allem dessen Vorsitzender, der vom Judentum zum Protestantismus übergetretene Arzt Andreas Gottschalk. Der charismatische Rhetoriker hatte sich 1847 einem sozialistischen Zirkel angeschlossen. Mitglieder des Kölner Arbeitervereins gingen auf die Dörfer, um die Landbevölkerung für den Traum von einer Arbeiter- und Bauernrepublik zu begeistern. Die Arbeitervereine, die in vielen Städten entstanden, boten den Kommunisten die Möglichkeit, eine Art revolutionäre Massenpartei zu schaffen. So lag im Frühjahr 1849 die Führung eines Kongresses der Arbeitervereine des Rheinlands und Westfalens in den Händen des Kommunisten Karl Schapper. Schon am Zusammenschluss von Arbeitervereinen in Berlin im August 1848 waren Kommunisten maßgeblich beteiligt. Dabei bemühten sie sich, auch einfachen Menschen, Kreti und Pleti, wie Engels im Jargon seiner Zeit schrieb, die Grundsätze des Kommunismus so einzuschärfen, wie der Pfarrer den Gläubigen das Evangelium. Dass die Kommunisten eine Art weltlicher Religion verkündeten, scheint Engels bewusst gewesen zu sein. Im Juni 1847 gab er einer Schrift den Titel »Entwurf des kommunistischen Glaubensbekenntnisses«. Darin propagierte er die Einführung einer Gütergemeinschaft samt der Erziehung sämtlicher Kinder auf Staatskosten als Weg in ein irdisches Paradies. Begründung: Das Glück des Einzelnen sei untrennbar von dem Glück aller. Ich verlasse eben einen Auszug aus einem Artikel von Uwe Klussmann, Schrecken der Spießbürger, Manifest der Kommunistischen Partei, veröffentlicht im Spiegel Geschichte Nummer 3 von 2014, die Revolution von 1848. 40 Jahre nach dem Tod des Diktators feiern Spaniens Faschisten öffentlich mit alten Fahnen und Grüßen. Am vergangenen 20. November, das war Freitag, letzter Woche, jährte sich zum 40. Mal der Todestag des spanischen Diktators Francisco Franco. Der Massenmörder, der sich zwischen 1936 und 1939 in einem blutigen Bürgerkrieg mit Unterstützung Hitlers und Mussolinis an die Macht geputscht hatte, war am 20. November 1975 in seinem Bett gestorben. Der Umgang mit diesem Jahrestag zeigt, wie es heute um die spanische Demokratie bestellt ist. Echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Das waren Worte der spanischen Sängerin Bebe. Sie betrauert die Ermordeten und Verschwundenen während und nach der Franco-Diktatur durch faschistische Mörderbanden. In 16 Kirchen wurden Gottesdienste für Franco veranstaltet. Man horche auf. An einer dieser Zeremonien in der Kirche San Fermín de los Navarros in Madrid nahmen rund 200 Leute teil, unter ihnen die Tochter des Diktators Carmen Franco Polo. In seiner Predigt sagte der Pfarrer über den Diktator, man müsse von dieser großen Figur der Geschichte lernen, und hob den christlichen Charakter Francos hervor. Zugleich nutzte der Kleriker den Gottesdienst, um auch an José Antonio Primo de Rivera zu erinnern. Der hatte 1933 die Faschistenpartei Falange gegründet, den Franco-Putsch unterstützt und war am 20. November 1936 in Alicante hingerichtet worden. Zum Abschluss des Gottesdienstes erhoben sich die Anwesenden, sangen die Franco-Hymne Cara al Sol, hoben die Hand zum faschistischen Gruß und riefen Viva Franco. Vor der Kirche wehten rot-gelb-rote Fahnen mit dem Wappen der Diktatur. Organisiert hatte die Veranstaltung die in Spanien ungehindert agierende Francisco Franco Stiftung, die zugleich ankündigte, am 4. Dezember auch den 123. Geburtstag des Diktators feiern zu wollen. Wie das spanische Internetportal El Diario ES berichtete, soll der Empfang in einem Luxushotel der Kette Melia stattfinden. Die gespenstlichen Feierlichkeiten blieben jedoch nicht ohne Widerspruch. Rund 100 Antifaschisten versammelten sich am Samstag in Madrid. Sie forderten, den Leichnam des Diktators aus dem Mausoleum im Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen, zu entfernen. Das dortige Kriegerdenkmal zur ewigen Erinnerung an unseren Kreuzzug, wie Franco es formuliert hatte, musste von politischen Gefangenen errichtet werden. Nun müsse das Grab des Diktators endlich beseitigt werden, forderten die Demonstranten. Eine Umgestaltung des Denkmals in eine Gedenkstätte für die Opfer der Diktatur wird jedoch von der in Spanien regierenden Volkspartei PP, deren Wurzeln selbst im späten Franco-Regime liegen, abgelehnt. Stattdessen wandte das Kabinett von Ministerpräsident Mariano Rajoy seit 2011 mehr als 280.000 Euro für Renovierungsarbeiten in der faschistischen Pilgerstätte auf. Spanien ist der einzige Ort in Europa, an dem die sterblichen Überreste eines verbrecherischen Putschisten in einem öffentlichen Denkmal ruhen, erklärten die Demonstranten in Madrid. Das sei nicht nur eine Ehrung des Faschismus, sondern auch eine Beleidigung der Opfer. Auch nach dem Ende der Diktatur wurden die ermordeten politischen Gefangenen, ins Exil getriebenen und ihre Angehörigen nicht entschädigt. Die Täter blieben straffrei. Noch heute gibt es im ganzen Land tausende Massengräber. Für deren Öffnung, für die Identifizierung der Opfer und für deren würdige Beisetzung hat die spanische Regierung kein Geld. Auch das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen forderte vor einigen Monaten erneut, die Verbrechen des Faschismus zu untersuchen und zu verurteilen. Als der damals als Richter am Sondergericht Audiencia Nacional tätige Richter Baltasar Garzón 2008 Ermittlungen zu den Verbrechen des Franco-Regimes eröffnete, stoppte der oberste Gerichtshof diese und verurteilte Garzón wegen Behinderung der Justiz. Seither versucht eine argentinische Richterin von Buenos Aires aus, den Opfern der Diktatur Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Unterstützung aus Spanien bekommt sie nicht. Keine Erinnerungsveranstaltungen und keine Sondersendungen gab es übrigens am Donnerstag. An diesem Tag jährte sich eine der Errungenschaften der von Franco zerstörten Spanischen Republik. Am 19. November 1933 konnten die spanischen Frauen zum ersten Mal an einer Parlamentswahl teilnehmen. Es blieb das letzte Mal bis zum Ende der Diktatur Jahrzehnte später. Kurz nach 11:30 hier im Studio von Contrabanda FM an der Plaza Real im Zentrum von Barcelona liegen die Temperaturen ungefähr bei 18 Grad im Studio. Draußen, ich guck mal gerade aus dem Fenster, Moment. Blauer Himmel, herrlicher Sonnenschein, frühlinghafter Herbst. Über die Klimakonferenz in Paris hatten wir ja schon eingangs berichtet. Mal sehen, ob die Herrschenden der Welt sich diesmal dazu durchringen, die gefährlichen CO2-Ausstöße endlich abzuschaffen bzw. zu verringern.

Das war Herr Hannes Wader von seinem letzten Album Sing von 2015. Das neue Album von Hannes Wader, das Lied mit dem gleichen Titel, Sing. Heute im Studio, Werner, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hörst du mich jetzt auf Kopfhörer? Bitte? Hörst du mich auf Kopfhörer? Ah, nee. Ich höre nur die Musik, aber dich nicht. Und das ist natürlich schade, weil das ja immer ungeheuer wichtig, was du sagst. Nimm dir mal einen anderen Kopfhörer und dann versuchen wir es nochmal. Ja. So, vielleicht jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, das ist der Kopfhörer. Da ziehen die Leute dran rum und dann ist ein Kabel locker und dann hört man nur auf einem Kanal. Okay. Also erstmal guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, bueno, es geht so. Man vertreibt sich die Zeit mit Zeitung lesen, mit sich informieren im Fernsehen und da war ja wieder einiges los heute. Oder gestern oder vorgestern. Oder die ganze Woche über praktisch. Mindestens oder seit 2 Wochen schon. Ja, hast du nicht auch manchmal den Eindruck, wir leben auf einem Chaosplaneten, der uns jeden Moment als Planet selber irgendwie um die Ohren fliegen kann? Ja, einmal das, weil das Thema hast du ja schon angesprochen. Klimamäßig, vielleicht hört sowieso bald alles auf hier auf dieser Erde. Und kann sie uns natürlich auch auf eine andere Art und Weise um den Kopf fliegen durch einen neuen Krieg. Und die Kriege haben eben das Problem, dass man immer weiß, wie sie beginnen, aber man weiß nicht, wie sie aufhören. Und da gibt es ja auch jetzt wieder, sieht so aus, als ob wir nach über 70 Jahren 80 schon fast aus der Weltwirtschaftskrise damals, wie ist man da rausgekommen 1929, indem man 10 Jahre später einen Weltkrieg entfesselt hat. Und jetzt, wie sieht es diesmal aus nach der großen Krise 2007, 2008 hat sie angefangen, vielleicht geht es wieder in diese Richtung. Das haben wir ja schon öfter gesagt, dass das nicht zum ersten Mal wäre in der Geschichte, dass man so die Probleme versucht zu überwinden. Kriege gibt es, seit ich denken kann, seit ich Kind bin, gab es immer irgendwo einen Krieg. Koreakrieg, Vietnamkrieg, Kriege in Afrika, Kriege im Nahen Osten, Kriege in Südamerika. Krieg begleitet uns eigentlich alltäglich, jährlich und ständig. Doch wahrscheinlich gab es noch nie so viele Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen wie im Moment weltweit. Der Krieg, über den wir gleich uns ein bisschen unterhalten werden, wäre natürlich eine Mischung aus asymmetrischer Krieg, Bombenkrieg und Bürgerkrieg, weil Europa mittlerweile so eine Art diffuse islamistische Armee untergrundmäßig im eigenen Haus hat. Die meisten Attentäter von Paris waren französische oder belgische Staatsbürger. Doch möchte ich zuerst, meine Damen und Herren, Ihnen etwas zum Thema grünes Grönland und Eisschmelze bieten, und zwar eine kleine Reportage, die mir sehr interessant erscheint. Zu diesem Thema, das Eis schmilzt, Grönland wird grüner. Da freuen sich jetzt viele und sagen, hurra, das Eis schmilzt, jetzt wächst doch in Grönland Gras und wir können da nach Öl bohren. Diese fiese Permafrostschicht, die ist endlich aufgetaut, jetzt können wir doch da schön nach Öl bohren. Es gibt mittlerweile schon Reisen nach Grönland, die nennen sich Besichtigen Sie Grönland, solange das Eis noch zu sehen ist. Das ist sehr zynisch. Früher gab es mal die Parole, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Das war, als Ronald Reagan die gefährlichen Mittelstreckenraketen an Europas Grenze positionierte und auf Moskau richtete und Moskau damit drohte, mit einem Erstschlag diese gefährlichen Raketen auszuschalten. Blauschimmerndes Eis kracht in die Disco-Bucht im Westen Grönlands. Das Wasser hier ist vergleichsweise warm, etwa 5 Grad im Sommer. Eisbrocken größer als Einfamilienhäuser lösen sich und schmelzen dahin. So sieht also der Klimawandel aus. Von Modellen wissen wir, dass Polarregionen als erstes auf die Klimaerwärmung reagieren. Hier sieht man das Eis in das Meer driften und hier kann man den Meerspiegel messen. Der Schweizer Wissenschaftler Konrad Steffen forscht auf Grönland, wie die Gletscher dort unter dem Klimawandel leiden. Dass das Eis im Westen Grönlands schmilzt, ist nicht neu. Doch mittlerweile trifft es auch den Nordosten der Insel. Klimaforscher aus den USA haben den Gletscher mit dem Namen Zacharias Iström untersucht. Sie werteten unter anderem Satellitenbilder aus, um zu erfahren, wie er sich verändert hat. Das Ergebnis? Jedes Jahr zieht sich der Gletscher 2 Kilometer ins Landesinnere zurück. 5 Milliarden Tonnen Eis stürzen jährlich ins Meer. Würde er ganz verschwinden, könnte der Meeresspiegel um 1,5 Meter ansteigen. Michael Tjernström von der Universität Stockholm schockt das nicht. Eigentlich ist das ja nur ein Aufrütteln. Das Problem gibt es ja schon viel länger. Ich finde, man sollte die ganze Zeit über besorgt sein, nicht nur jetzt. Das grundlegende Problem ist ja, dass sich das Klima wandelt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie ernst die Lage ist. Der Klimawandel kann auf Grönland besichtigt werden. Nach dem Motto, das Eis sehen, bevor es zu spät ist. Susan Carlson ist extra aus den USA hergekommen. Mir wurde das vor einigen Jahren klar, als ich das erste Mal in Kenia war. Dort wollte ich die Tiere sehen, bevor sie verschwinden. Jetzt möchte ich die Gletscher sehen. Hoffentlich werden sie noch da sein, wenn meine Kinder und Enkelkinder noch leben. Aber wir wissen es nicht. Grönland wird grüner. Das ist ein Problem und eine Chance. Jahr für Jahr kommen mehr Urlauber. In diesem Jahr sollen es 75.000 werden. Malik Milfeld vom Tourismusverband Visit Greenland sieht im Klimawandel auch etwas Positives. Die Menschen bekommen ein besseres Gefühl dafür, was Grönland ist, wo wir sind. Und das liegt vor allem am Klimawandel. Der sorgt für Neugier bei Abenteuerurlaubern. Die wollen aus erster Hand Zeuge des Klimawandels werden. Nach wie vor ist die Fischerei der größte Geldbringer der Grönländer, doch das ändert sich. Als Vorbild gilt dafür Island, wo der Tourismus mittlerweile der wichtigste Wirtschaftszweig ist. Björn Dahke, Stockholm. Das war ein Beitrag, den wir von der ARD übernommen haben. Ein Podcast. Grünes Grönland, Eisschmelze nimmt zu. Es wird ungemütlich auf diesem Planeten, immer ungemütlicher. Es gibt ja schon die Klimaflüchtlinge, neben all den anderen Flüchtlingen, die mittlerweile von Land zu Land über die Grenzen strömen, aus Panik und aus Furcht und aus Angst vor Hunger, Not, Krieg, Folter, Unterdrückung. Ja, also es wird ja immer offensichtlicher, jetzt das letzte Beispiel hier bei uns, diesen sogenannten Herbst, ne, hier in Barcelona, sommerliche Temperaturen, immer noch tagsüber, nur in der Nacht wird es ein bisschen frischer. Ne? Und also Klimaidioten, also die Leute, die diese Geschichte leugnen einfach, die hat es ja immer gegeben, aber doch sogar so Leute wie Aznar oder Rajoy oder diverse US-Präsidenten haben jetzt also zugegeben, dass sie sich geirrt haben. Aber trotzdem gibt es immer noch Leute, Wissenschaftler in Anführungszeichen, die immer noch diesen Klimawandel leugnen. Ja. Und man kann sich natürlich leicht ausrechnen, warum es die gibt, weil die halt gut bezahlt werden von den Multinationalen, die die größten Klimakiller darstellen. Ja, so sieht's aus und natürlich, ich weiß nicht, ob du das am Anfang schon gesagt hast, also jetzt soll ja dieser Klimagipfel beginnen, nächste Woche von, weiß der Teufel, ich glaube über 300 Staatschefs und Regierungspräsidenten und so weiter treffen sich da und 3-4 Tage lang ab Montag. Und deshalb in Paris, und deshalb war ja dort eine riesen Demonstration vorgesehen für morgen. Aber jetzt natürlich aus verständlichen Gründen wird die verboten. Die Leute dürfen nicht demonstrieren dagegen. Das passt natürlich sehr gut ins Konzept. Aber nicht ersatzweise, das war sowieso geplant, in allen großen Städten der Welt finden dann am Sonntag jetzt schon um 10 Uhr vormittags, 11 Uhr vormittags, je nach Ortszeit, dann diese Demonstration statt, unter anderem auch hier in Barcelona. Also großer Zulauf wird erwartet um 11 Uhr, 11.30 Uhr soll es losgehen, hier an der Kathedrale, ne, an der Via Laietana. Ja, wir werden dabei sein, morgen hier an der Kathedrale Via Laietana mit unserem Ü-Wagen. Der Ü-Wagen ist hier mein kleines Aufnahmegerät, das ich in der Hand halte und damit rumspaziere. Ja, wie du gesagt hast, vom 30.11. bis zum 11.12.2015 wird der 21. Klimagipfel in Paris tagen. Trotz des verhängten Ausnahmezustandes hält die Coalition Climat 21 an den Mobilisierungen übrigens fest. An den Mobilisierungen zu den Gipfelprotesten. Die Vorbereitungsgruppe ist in Verhandlungen mit den Behörden, um Möglichkeiten zu finden, dem legitimen Protest Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig die Sicherheit von allen Beteiligten zu gewährleisten. Da ist also noch nichts spruchreif. Denn es ist dringender denn je, sich für eine andere, gerechtere Welt jenseits der Wachstumslogik zu versammeln. Attac Deutschland schließt sich der Kritik von Attac Frankreich an den massiven Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in Paris an und fordert Proteste und Demonstrationen zu den UN-Klimaverhandlungen COP21 Ende des Monats zu ermöglichen. Wir teilen die Sorge um die Sicherheit aller Beteiligten. Gleichzeitig kann nicht akzeptiert werden, dass grundlegende demokratische Rechte so massiv eingeschränkt werden, sagt Dorothee Häusermann vom bundesweiten Attac-Koordinierungskreis. Der Klimagipfel darf nicht ohne die Beteiligung von sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft stattfinden. Ihre legitimen Kundgebungen zu verbieten, ist eine falsche Reaktion auf die Anschläge. Damit werden genau jene demokratischen Rechte preisgegeben, die wir verteidigen müssen. Nach den Terroranschlägen in Paris hat die französische Regierung einen 3-monatigen Ausnahmezustand verhängt, infolgedessen alle öffentlichen Kundgebungen verboten werden können. Irgendwelche, würde ich mal sagen, Weihnachtsmärkte haben sie natürlich nicht verboten. Warum verbieten sie eine Demonstration? Aus Sicherheitsgründen, das ist die Frage. Hier wird es eigentlich sehr klar. Weihnachtsmärkte öffnen, Demonstrationen verbieten. Was ist der Unterschied? Die sogenannten Terroristen, diese Killergruppen, haben bewiesen, dass es ihnen um nichts geht, als um massenhaft Leute umzunieten, egal wo. Und die werden sie überall finden, ob auf einer Demonstration, auf einem Weihnachtsmarkt oder sonst wo. Das heißt, das Argument zieht gar nicht. Naja, oder sind die Regierungen eben sehr besorgt um uns, um die Demokraten, die das Recht sich nehmen zu demonstrieren. Die wollen unsere Sicherheit garantieren, damit wir auch weiterhin dann in Zukunft protestieren können. Jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, wen trifft's da? Nicht etwa kritische Leute, sondern eher das Gegenteil. Und das passt ja dann zur Mehrheit der Regierung, diese Haltung, ne? Eher so gläubig und christlich. Vielleicht ist das der Grund. Jedenfalls. Attac hat einen Alternativgipfel vorbereitet, der heißt People's Climate Summit. Das ist ein Alternativgipfel, der wird am 5. und 6. Dezember stattfinden. Und auch das Vernetzungsforum Climate Action Zone wird vom 7. bis 11. Dezember im legalen Rahmen und unter Mitwirkung von Attac-Aktiven aus verschiedenen Ländern diese Veranstaltung, also den Alternativgipfel, organisieren. Auch darüber hinaus sucht die Coalition Climat 21, die organisationsübergreifende Vorbereitungsgruppe der Gipfelproteste, nach Wegen, dem Protest in Paris einen der Situation angemessenen Ausdruck zu verleihen. Auch in anderen europäischen Städten, bei Tagebauen und Kohlekraftwerken, werden Menschen parallel zur UN-Klimakonferenz mit dezentralen Aktionen gegen Umweltzerstörung und für Klimagerechtigkeit demonstrieren, mit mehr als 2000 angemeldeten Aktionen weltweit. Hierzu Dorothee Häusermann, Zitat: Unsere Antwort auf die Verbrechen darf nicht Angst sein. Wir müssen entschlossener denn je für Gerechtigkeit und Solidarität einstehen und entschlossener denn je gegen Ausbeutung, Krieg und Klimachaos kämpfen. Ja, also am Montag beginnt das, diese Klimagipfelkonferenz. Und wie es Zufall so will, was passiert 1, 2, 3 Tage vorher? Gestern war dieser sogenannte Black Friday, also schon wieder einer. Diesmal nicht in Paris, sondern auf der ganzen Welt. Ja, Black Friday, was im Grunde eigentlich heißen müsste Black Wochenende, weil gestern war das, aber heute geht's weiter und morgen auch. Alle Geschäfte haben auf, damit die Leute kaufen. Also der letzte Trick jetzt der Geschäftemacher in unserer globalen Welt. Ne? Da also Rabatte, Preisermäßigungen um so und so viel Prozent, nein, noch mehr, das Doppelte auf alles und jedes. Am Anfang ging es nur so um technologischen Firlefanz, aber heute kriegst du alles mit an diesem Wochenende mit Rabatt. Ob das dann stimmt oder nicht, weiß man auch nicht, weil sie bei vielen Produkten vorher die Preise raufgesetzt haben und dann kann man natürlich größere Preisermäßigungen anbieten. Also es hat vor, wie so viele andere Scheiße auch, kommt es aus den USA, ne, hat vor ein paar Jahren angefangen und sich innerhalb von wenigen Jahren also ganz schnell ausgebreitet auf der Welt wie eine Seuche, ne? Reklame, Propaganda, eine authentische Gehirnwäsche, kaufen, kaufen, Schnäppchen, Superschnäppchen, jetzt zuschlagen, sei der Erste, ne? Also verblöden durch konsumieren, ne? Und das ist, wenn wir da nicht reinfallen auf solche Sachen, und einfach entweder nichts kaufen oder nur dann kaufen, wenn wir wirklich was brauchen, da könnten wir selber auch einen guten Teil beitragen zur Verhinderung dieser Klimakatastrophe. Es führt kein Weg so weit, so weit, und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Und schlägst du alle Spiegel entzwei, es grinst aus jedem Tümpel dir dein Konterfei, und fliehst du deine Tage und wanderst in die Nacht. Der Knabe bringt die Fackel, die du selber angefacht. Es führt kein Weg so weit, so weit, und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir. Die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Es ist Samstag, der 28. November 2015. Niemandsland, die Katastrophen. gibt ja praktisch die letzten Tage nur eine einzige riesige, gewaltige, große Meldung. Terror und Krieg. Terror vom Daesh. Ist übrigens aufgefallen, dass die Terminologie in unseren Medien mittlerweile vom Islamischen Staat immer mehr zum Daesh übergeht, was bewusste Leute schon seit langem machen und sagen, weil es ja einen Staat überhaupt nicht gibt. Der Islamische Staat ist kein Staat. Der Islamische Staat sind bewaffnete Haufen, Rassisten, Frauenfeinde, die öffentlich predigen im Internet. Sie wollen die Frauen der Feinde versklaven, das nennen sie immer mit an erster Stelle. Das ist ihnen sehr wichtig. Die Feinde ermorden, umbringen und ein Gottesreich schaffen. Mit so einem kitschigen, faschistischen Blödsinn kommen sie daher. Aber es ist kein Staat, es ist der Daesh. Ein Leitartikel im Spiegel, aus dem möchte ich zitieren, der mich doch beeindruckt hat, von Klaus Brinkbäumer diese Woche. Da heißt es unter anderem, was kann die Weltgemeinschaft tun und wie sollte Deutschland handeln? So hart und aggressiv, wie es Springer-Chef Matthias Döpfner und FAZ-Herausgeber Berthold Kohler fordern, oder kühl und nüchtern? Zuerst können wir verstehen, was da passiert. Der Terror des IS, des Daesh, richtet sich nicht explizit gegen den Westen, sondern gegen jegliche Kultur. Gegen alles, was erwachsen, intelligent, lustvoll und frei ist. Seine Ideologie fußt auf der wahhabistischen Auslegung des Islam, jener brutalen und mittelalterlichen Schule, die ausgerechnet von Saudi-Arabien vorgelebt wird, dem Partner des Westens. Und da hat er den Finger in die Wunde gelegt. Der Terror des IS gedeiht dort, wo alles andere Wüste ist. Nachdem autokratische Systeme wie Ägypten oder zerfallene Staaten wie der Irak und Syrien ihre Wirtschaft sterben ließen, waren Millionen junger Männer immer noch da und wütend und ohnmächtig. Diese Ohnmacht ist heute das dominierende Gefühl der arabischen Welt. Die Ohnmächtigen wollen es den Mächtigen heimzahlen. Und Europa muss, wenn auch der Kontinent wehrhaft sein will und auf Luftschläge aus Rache eine Strategie folgen soll, mit aller Macht versuchen, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Die reine Lehre ohne Schuld ist nicht mehr zu haben. Solange Russland und Iran Bashar al-Assad stützen und wir, zumindest Russland, im Kampf gegen den IS benötigen, müssen wir leider akzeptieren, dass Assad vorerst Präsident bleibt und auch später nicht vor Gericht landet, sondern einen ungerechten, nämlich noblen Abgang bekommt. Die Presse ist diese Woche voll mit Analysen, Expertenmeinungen, Kommentaren und Berichten über das, was in Paris genau vor 2 Wochen geschehen war. Dieser fürchterliche Freitag, der 13. Da heißt es unter anderem in einem lang angelegten Artikel im Spiegel: Wer leitete diese Killer an? Wer wäscht ihnen die Hirne? Es sieht bislang danach aus, dass ein Belgier der entscheidende Hintermann der Pariser Attentäter sein könnte. Abdelhamid Aboud, 28, gebürtig aus Meulenbeek-Saint-Jean, einer der bekanntesten belgischen Dschihadisten, der sich gern mit einer weichen, zu groß geratenen Mütze der afghanischen Mujahedin zeigt und dadurch wirkt wie ein Clown. Es gibt viele Fotos von ihm, Videos, Selfies, Interviews. Er bedient sich der sozialen Netzwerke, zumal seit er sich 2013 dem IS angeschlossen hat. In einem Interview mit dem IS-Propagandamagazin Dabiq brüstete er sich noch im Februar 2015 damit, mehrfach zwischen Belgien und Syrien hin und her gereist zu sein, ohne dass man ihn abgefangen habe. Da kommt wieder der Ruf nach den Geheimdiensten auf. Wo waren die? Die bespitzeln alles und haben ihn nicht entdeckt? Seit Monaten wird Aboud von der belgischen Polizei gesucht. Im Sommer dieses Jahres wurde er in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Eines der verstörendsten Bilddokumente zeigt ihn im Februar, den Mörder, 2014 in Syrien. Ein Kumpel hat das Video mit dem Smartphone gedreht. Zu sehen ist Aboud am Steuer eines Pickups in einer Strickjacke mit Norwegenmuster. Darunter ein hellblaues Hemd, auf dem Kopf die Mujahedin-Mütze. About spricht über den Kampf gegen die Ungläubigen, gegen die Kuffer. Der Mörder benutzt das Vokabular klassischer IS-Propaganda, aber bei ihm wirkt das Ganze wie ein sonniges Urlaubsvideo, wie eine Geschichte, die unheimlich Spaß macht. Lebenslustig, fast liebenswert wirkt dieser IS-Mörder mit den strahlenden Augen und dem gewinnenden Lächeln, während er seine Grausamkeiten verkündet. Früher haben wir Jetskis, Motorräder und Anhänger voller Urlaubsrüstung geklaut. Jetzt schaut euch an, was wir heute am Anhänger hinter uns herziehen. About strahlt noch immer. Der Mörder strahlt und zeigt nach hinten. Und der Blick fällt auf 6 oder mehr Leichen, die an den Wagen gekettet im Dreck liegen und hinter dem Truck hergeschleift werden. Dieser About wird verdächtigt, an einer ganzen Reihe von versuchten Attentaten beteiligt gewesen zu sein, die zum Teil auf geradezu spektakulär dilettantische Weise scheiterten. Das bekannteste Beispiel ist der fehlgeschlagene Angriff auf mindestens eine Kirche am 19. April. Damals hat ein 24-jähriger algerischer Student namens Sid Ahmed Gilan die Pariser Sanitäter gerufen und behauptet, jemand habe ihn in den Fuß geschossen. Als die Polizisten im 13. Pariser Arrondissement anrückten, entdeckten sie eine Blutspur, die bis zu einem Auto führte. Darin fanden sie eine Kalaschnikow, 2 Handfeuerwaffen, eine kugelsichere Weste und Munition. In seiner Wohnung stießen sie auf Dokumente, die den geplanten Anschlag schilderten. Stellte sich heraus, dass Galam an diesem Morgen einen Anschlag auf eine Kirche im südlichen Pariser Vorort Villejuif begehen wollte, sich aber versehentlich in den Fuß geschossen hatte. Ja, das klingt wie ein Witz, aber es ist blutiger Ernst. Weiterhin führt der Spiegel aus, gewiss, die Szene der französischen Dschihadisten ist groß. Bis zu 10.000 Leute sind nach Angaben des Inlandgeheimdienstes DGSI Fichés Esse, also als Sicherheitsrisiko registriert. Und doch, eigentlich ist es ein Netzwerk, in dem immer dieselben Namen auftauchen, wenn es ernst wird, und in dem sich Terroristen aus früheren Generationen immer wieder Nachfolger heranziehen. Warum sind sie nicht zu stoppen? Ein großer Teil der Antwort ist nicht in Frankreich zu finden, sondern in Belgien. Nach Belgien führen die Spuren auch dieses Anschlags und sie führen mitten hinein ins berüchtigte Molenbeek, eine Gemeinde am Rande der Brüsseler Innenstadt, und dort ist das vor allem von Muslimen bewohnte Viertel auf der anderen, der armen Seite des Kanals. Hier, in Sichtweite der schicken Boutiquen und angesagten Restaurants, leben rund 95.000 Menschen, etwa 40% davon Muslime, viele arbeitslos. Im Brüsseler Europaviertel, in 6 Kilometer Entfernung, entstehen Gesetze für einen ganzen Kontinent. Hier in Molenbeek treffen sich radikale Islamisten in geheimen Zirkeln und überlegen, wie sie diesen Kontinent am besten schaden und seine Werte zerstören könnten. Molenbeek, früher war der Stadtteil das Ziel von türkischen und marokkanischen Einwanderern auf der Suche nach Arbeit. In den vergangenen Jahren wurde der Stadtteil zum Knotenpunkt für verschiedenste dschihadistische Strömungen. 1080. Die Postleitzahl von Molenbeek steht längst für Jihad City. Ein Mann, der im Zusammenhang mit den Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo im Januar gesucht wurde, lebt in Molenbeek. Und auch die beiden jungen Männer, die kurz darauf bei einer Antiterroroperation in Verviers an der deutsch-belgischen Grenze erschossen wurden, stammten von hier. Die Frage ist also, was hat Europa sich daran gezüchtet oder was ist das Ergebnis einer europäischen Politik, die Freizügigkeit für das Kapital, Ausgrenzung, prekäre Löhne, Bildungsabbau und eine unglaubliche Verblödungspolitik betrieben hat, die letzten Jahrzehnte. Ja, also das ist eine Geschichte, woher rekrutieren die ihre Leute, ihren Nachwuchs aus diesen europäischen Ländern, also Frankreich, Belgien, Deutschland, England, überall ist das gleiche Phänomen. hauptsächlich aus Jugendlichen, die sich eben diskriminiert fühlen, die keine Zukunftsperspektive haben. Aber das Interessante ist, auf der, sagen wir mal, auf der Gegenseite, besonders deutlich in Frankreich, passiert genau das Gleiche. Ne? Also jetzt eine der Reaktionen in Frankreich ist jetzt natürlich, dass wieder die Nationalhymne überall gesungen wird, dass die Nationalfahne überall flattert, dass die Regierung auffordert, die Bürger die Fahne überall raus zu hängen. Und da passiert jetzt das Gleiche, insofern als die französische Armee jetzt unheimlich Zulauf kriegt von jungen Leuten. Ja. Die stehen da Schlange und wollen sich einschreiben. Ne. Und dann also werden die interviewt, warum? Und dann heißt es, das hatte ich immer schon mal daran gedacht, aber jetzt nach diesen Anschlägen, jetzt muss ich mein Vaterland verteidigen. Ne? Und ein anderer sagt, ich bin hier aus Vaterlandsliebe. Ja? Und also jeden Tag, 1500 junge Franzosen wollen da sich auf die Liste setzen lassen. Im vergangenen Jahr waren es nur 150 jeden Tag. Also das ist die Tendenz jetzt. Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch die Seite, die jetzt die Toten zu beklagen hat. Das sind all die Familien, Freunde, Angehörigen. Tausende sind es, die nun trauern. Da gab es gestern eine sehr eindrucksvolle Trauerfeierlichkeit im Invalidendom in Paris. Meine Damen und Herren, Sie werden alle wahrscheinlich irgendwie im Radio oder auf TV-Sendern teilgenommen haben, auf eine oder andere Art. Den Toten widmet der Spiegel in seiner Reportage eine sehr, sehr lange Rubrik. Da werden sehr viele von Ihnen mit Namen aufgezählt. Ich will mal ein paar Namen nennen, weil die Zahl 140 Tote oder 128 Tote, das heißt eigentlich nichts. Wer sind die? Da ist zuerst einmal Jamila Hood, 41 Jahre alt, eine Verkäuferin, sie stirbt. Valentin Ribet, 26 Jahre, Anwalt, er stirbt. Guillaume Descherf, 43 Jahre, ein Musikjournalist, er stirbt, ermordet. Ariane Tellier, 24 Jahre, ermordet. Keredin Sabri, ermordet. Cecile Miss, 32 Jahre, ermordet. Alberto González Garrido, 29, ermordet. Thomas Duperron, 30, ermordet. Manuel Diaz, 63, ein portugiesischer Busfahrer, der seit Jahrzehnten in Frankreich lebt, ist das erste Opfer der Nacht. Der einzige Mensch, der durch die Selbstmordattentäte am Stade de France stirbt. Thomas Otwas, 28, hat überlebt. Er ist Schaufensterdekorateur, ein großer, schlanker Mann. Er sagt, es war ein Angriff auf uns. Drei Freunde hat er im Petit Cambouche verloren. Sie saßen draußen an den Tischen, als die Schüsse durch die Luft zischten. Ein Vierter landete schwer verletzt im Krankenwagen. Wir hoffen, dass er durchkommt, sagt Thomas. Seine Hände spielen mit dem Cocktailglas, fahren durch Gesicht und Haare. Den Alkohol kippt er in langen Zügen herunter. Ludovic Bombas, 40 Jahre alt, den seine Freunde Ludo nannten. Er feierte im Restaurant La Belle Epique den Geburtstag einer Freundin, als die Mörder kamen. Bombas, erzählen Zeugen, versteckte sich nicht, als die Schüsse fielen. Er versuchte, andere zu retten. Er warf sich vor zwei Tunesierinnen, aber die Kugel der Attentäter waren schneller. Dann stellte er sich schützend vor ein fremdes Mädchen, das den Angriff schwer verletzt überlebte. Bombas starb, ein Mann aus dem Kongo, der sein Geld als Paketzusteller verdiente und der, sagen alle, seine Freunde, das Leben liebte. Dann war da Nicolette, 23 Jahre alt, Pariserin, Erzieherin. Zwei ihrer Freunde sind tot, gestorben im Bataclan. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sicherheitslage in Deutschland. Zwei Wochen nach den Pariser Anschlägen haben die Behörden laut Justizminister Maas keine Anhaltspunkte für Verbindungen nach Deutschland. Die Ermittlungsbehörden gingen aber weiter allen Hinweisen nach, sagte der Minister der Welt am Sonntag. Schießerei in US-Frauenklinik. Dabei wurden im Bundesstaat Colorado mindestens 3 Menschen getötet, unter ihnen ein Polizist. 9 weitere Personen wurden verletzt. Die Klinik nimmt auch Abtreibungen vor. Ob die Tat damit etwas zu tun hat, ist allerdings noch unklar. Weltweite Demonstrationen vor Beginn der UN-Klimakonferenz. In der philippinischen Hauptstadt Manila gingen mehr als 2500 Menschen auf die Straße, um auf die Verletzlichkeit ihres Landes aufmerksam zu machen. Von Montag an beraten etwa 150 Staats- und Regierungschefs in Paris über einen verbindlichen Klimavertrag. Brasilianische Regierung verklagt Bergbaukonzern auf Schadensersatz. Anfang November hatten giftige Schlammmassen aus dem Klärbecken einer Erzmine ein Dorf überflutet und einen Fluss verseucht. 13 Menschen starben. Mit umgerechnet fast 5 Milliarden Euro sollen die Geschädigten abgefunden und der Fluss gereinigt werden. Papst ehrt christliche Märtyrer in Uganda. Vor Tausenden von Gläubigen feierte Franziskus eine Messe in Kampala, in der er an eine Gruppe Missionare erinnerte. Sie waren im 19. Jahrhundert getötet worden. Der Papst forderte, in der Verbreitung des Glaubens nicht nachzulassen. Das Wetter. Heute verlagern sich Regen- und Schneefälle von der Mitte in den Osten und Südosten. Von Westen her freundlicher. Höchstwerte zwischen 0 und 8 Grad. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten oder hast du einen Kommentar, Werner? Zu dieser Einmeldung da aus USA, ne, wo da so ein Verrückter da, also schwer bewaffnet, in eine von diesen Kliniken reingeht, die da Abtreibungen vornehmen, ne? In diesem speziellen Fall, also besonders für Frauen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, also eine soziale Einrichtung, dann hat er also da wild um sich geschossen. Und das war in Colorado, da in der Nähe von Denver. Und interessant ist eben, dass dort ist eine Hochburg der Republikanischen Partei, ne? Also alles sehr konservativ, christliche Sekte, religiöser Fanatismus, alles, was du willst. Ne? Und die sehen eben als eine ihrer Hauptaufgaben, ne? diese Ritter des Abendlands, das Recht der Frauen auf Abtreibung wieder abzuschaffen. Ne? Und es nicht zum ersten Mal. Solche Aktionen gibt es in regelmäßigen Abständen immer wieder oder direkt Attentate auf konkrete Mediziner, die Abtreibungen bereit sind, Abtreibungen zu machen. Und in diesem Fall wurde dieser christliche Terrorist festgenommen, ein Weißer, ungefähr 50 Jahre alt. Und vermutlich, wenn es ein Schwarzer gewesen wäre, wäre er sofort direkt von der Polizei erschossen worden. Ne? 25 años de contrabanda, feliz cumpleaños. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Warnsignal aus Moskau. Russland bekräftigt Bereitschaft zur Antiterrorkoalition. Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 wurden in Syrien stationiert. Es ist eine Botschaft an westliche Interventen, das sagt die Junge Welt auf ihrer Homepage. Gefürchtete Waffe. Man sieht hier ein großes Foto, eine Flugabwehrbatterie vom Typ S-400. Ein Riesenmonster ist da aufgefahren. Die wird auf der Luftwaffenbasis Maimim nahe Latakia entladen. Zum gleichen Thema sagt der Spiegel Folgendes. Russische Bodentruppen wären schon im Einsatz. Russland kämpft mit Bodentruppen in Syrien. Wladimir Putin bestreitet es, doch Recherchen des Spiegels ergeben. Russland setzt zur Unterstützung des syrischen Diktators auch Bodentruppen und Artillerie ein. 2 Soldaten einer Spetsnaz-Brigade seien bereits gefallen, so der Spiegel. Also russische Bodentruppen und interessanterweise war ja seither die offizielle Haltung vom Westen, besonders Frankreich, USA, die Sache, nur Luftangriffe zu fliegen und keine Bodentruppen, unter keinen Umständen. Aber jetzt, nachdem bekannt wird, zufällig einen Tag später, geht die französische Regierung her und sagt, ja, also nur mit aus der Luft kann man den Daesh, muss man ja jetzt sagen, nicht bekämpfen, sondern Bodentruppen müssen her. Allerdings bis jetzt wenigstens keine eigenen, also keine französische Armee, sondern das müssten arabische Truppen sein, kurdische Truppen und, man höre und staune, syrische Truppen. Ja. Also bis jetzt war die syrische Armee oder Assad verschrien als Teufel, den man auf jeden Fall wegkriegen muss, sonst gibt es keine Lösung. Ja. Und jetzt auf einmal sagen sie, ja doch, wir brauchen die, sonst kriegen wir diese Dschihadisten nicht weg. Ja. Und, aber es wird nicht zugegeben, ne, dass es nicht ohne ihn geht, offiziell. Man sagt nur, das ist jetzt keine Änderung unserer Politik. Das ist nur ein weiterer Schritt innerhalb einer Übergangsphase, bis dann eben Assad weg ist. Ne? Und also jetzt wird es interessant, ne? Wenn Frankreich tatsächlich müsste sich ja dann auch distanzieren von Saudi-Arabien und der Türkei, ja, die direkt oder indirekt diese Dschihadisten unterstützen. Ne? Und wenn jetzt also da eine Änderung der Politik stattfindet in Bezug auf Assad, was heißt das? Dann geht es weiter. Ne? Dann ist Iran mit dabei, die ja befreundet sind, sagen wir mal, mit Syrien. Dann, wenn Iran sich da jetzt ganz klar auf diese Seite auch tut, dann ist Israel der nächste Schritt, die wiederum verfeindet sind mit Iran. Und also da braut sich was zusammen, habe ich den Eindruck. Ja, außerdem, was vielleicht im Moment sehr beunruhigend ist, ist Folgendes: Die haben überhaupt keine Taktik. Die operieren an einem Problem rum. Es entstehen immer wieder neue Koalitionen. Es wird immer wieder torpediert. Die Türken haben ja ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Offensichtlich war das Flugzeug wirklich auf syrischem Boden. Russland schäumt und die Beziehungen zwischen Moskau und Ankara sind natürlich im Eimer. Und auch von der Seite braut sich was zusammen. Das Erdogan-Regime hat überhaupt kein Interesse an einer friedlichen Beilegung dieses Konflikts. Es hat kein Interesse an einer kurdischen Stärkung und es hat kein Interesse an einem freien und demokratisch regierten Syrien. Die wollen einen Gottesstaat, wie es Erdogan natürlich auch vorschwebt, einen autokratischen Gottesstaat, wahrscheinlich nach dem Muster von Saudi-Arabien oder ein bisschen abgedämpft. Das sind die großen Träume dieser Herrschaften. Die vereinbaren sich im Moment mit nichts, was der Westen oder was uns oder was freie und demokratisch denkende Leute überhaupt interessieren könnte. Wenn man mit diesen Regimen nicht aufräumt, Saudi-Arabien besonders und diese kleinen Golfdiktaturen und natürlich auch dem türkischen Neofaschismus, wie man den durchaus nennen könnte, dann ist alles nur ein Lügen- und Hin- und Her-Rumdoktoren. Jo. Weitere Nachrichten. Pariser Attentäter hatten enge Kontakte zu deutschen Islamisten. Es geht da um die sogenannte Lohberger Brigade. Der mutmaßliche Drahtzieher der Pariser Attentate hielt sich mehrfach in Deutschland auf. Nach Informationen der Presse hatte Abdelhamid Abaud enge Verbindungen zu Islamisten aus Nordrhein-Westfalen, der sogenannten Lohberger Brigade, wie es da heißt. Dann geht es um den Bundeswehreinsatz in Syrien. Auf wen sollen die im Land verbliebenen Syrer noch hoffen? Auf Amerika, Russland, die Türkei, Frankreich, auf den Iran, Saudi-Arabien, auf deutsche Tornados? Es gibt eine breit angelegte Debatte im Spiegel zu diesem Thema. Empfehlenswert, das nachzulesen. Da kommen verschiedene Positionen natürlich zum Ausdruck. CDU beschließt Integrationspflicht für Migranten. Beziehungsweise will das beschließen. Mal gucken, was dahinter steckt. Die CDU will auf ihrem Parteitag, nach Informationen des Spiegel, eine Integrationspflicht für Migranten verabschieden. Unter anderem sollen diese sich zum Existenzrecht Israels bekennen. Die SPD hingegen will in die Bildung von Zuwanderern investieren. Werner, würdest du dich zum Existenzrecht von Israel bekennen, wenn man dich dazu auffordern würde, damit du einen katalanischen Pass bekommst? Weil die Pilar Rahola ist ja sehr israelfreundlich. Nee, und die ist ja die Beraterin von Arturo Mas. Also sicher nicht deshalb, weil Pass habe ich leider schon einen und das reicht mir völlig. Noch mehr Pässe brauche ich nicht. Aber natürlich bin ich für das Existenzrecht von Israel. Aber bitteschön in den Grenzen von 1967 und nicht jeden Tag noch mehr Land besetzen. Lebensraum im Osten, das kennen wir ja. Ne? Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Ich habe da speziell eine kleine Cunha gebastelt und dann gucken wir mal, was ist hier in der Stadt eigentlich los. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Barcelona. Die Gruppe der fortschrittlichen Bürgermeisterinnen und Meister, die aus den Kommunalwahlen vom vergangenen Mai hervorgegangen waren, unter anderem Barcelonas Ada Colau, rufen zu einer Demonstration gegen den Krieg auf. No a la guerra, no en nuestros nombres. Gegen den Krieg, nicht in unserem Namen, lauten die Parolen. Persönlichkeiten aus Kultur und verschiedenen Menschenrechtsorganisationen haben ein Manifest veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt, nach den Terroranschlägen von Paris gibt es nun ein falsches Geschacher um Bürgerrecht und Sicherheit. Wir verabscheuen die Terrorattacken von Paris und Libanon und die Bombardierungen der Zivilbevölkerung in Syrien, den Abbau von demokratischen Rechten und die Kriegspolitik, die das Azoren-Trio Bush, Blair, Aznar eingeleitet hatte. Die Demo ist übrigens heute Samstag in Madrid einberufen, aber auch wird es wahrscheinlich dezentrale Aktionen hier überall in Städten und kleineren Städten geben. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber mir schwant etwas heute Nachmittag um 16 Uhr und glaube ich auch hier unten an der Ecke Avenida de la Catedral mit Via Laietana. Gut, zweite Barcelona-Meldung. Bei ihren Verhandlungen zur Bildung einer Separatistenregierung in Katalonien hatte der neoliberale Politiker Mas der linken Partei CUP den Himmel versprochen. Das Sozialprogramm der antikapitalistischen Partei sollte finanziert werden. Und jetzt ist rausgekommen, dass Mas zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass für eine solche Maßnahme überhaupt keine Mittel vorhanden sind. Das kann man in der Presse nachlesen, die solche Details natürlich mit hohem Gelächter an die Öffentlichkeit bringt. Dennoch haben die katalanistischen Rechten der linken CUP bisher allerlei Zugeständnisse gemacht. So zum Beispiel die Entschädigung der Bürgerin Esther Quintano, die durch ein Gummigeschoss der katalanischen autonomen Polizei 2011 auf einer Demo ein Auge verlor. Oder die Anklage zahlreicher Schläger und Folterer in katalanischen Polizeiuniformen, die Kinder und Jugendliche auf Schülerdemos zusammengeschlagen haben. Diese Leute kommen nun vor Gericht. Das hatte die CUP gefordert in den Koalitionsverhandlungen mit Mas. Und die Richter gehorchen auf einen Wink des Präsidenten hin, werden nun diese Folterer und Schläger zuerst einmal angeklagt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Die Verantwortlichen für die Polizeiaggressionen gegen Frau Quintana haben sich sogar öffentlich entschuldigt, nachdem sie 4 Jahre lang die Existenz von Gummigeschossen überhaupt geleugnet hatten, gegen alle Beweise, gegen Augenzeugen und Filmdokumente. Was nicht alles passieren kann, wenn die Herren scharf auf ein eigenes Finanzamt sind, um natürlich den Korruptionsskandal und die jahrzehntelangen Räubereien am katalanischen Volk zu vertuschen, da machen sie natürlich solche Zugeständnisse. Von diesem immer noch Präsidenten in Funktiones, heißt es jetzt, weil er nicht offiziell eingesetzt wurde, als Präsident der Landesregierung, weil die neue Regierung noch nicht konstituiert ist. Von dem ist ja bekannt, du nennst ihn immer der Gebrauchtwagenhändler Jerry, ne? Ja. Von dem ist ja bekannt, dass alles, was der anfasst, zur Scheiße wird, ja, und ja, also buchstäblich, ja, und immer mehr Leute kriegen das eben mit oder sehen das noch klarer, also der hat völlig abgewirtschaftet, ne? In jüngster Zeit diese Partei, die 25 Jahre lang Convergencia y Unión geheißen hat, die haben sich jetzt gespalten, das sind jetzt zwei verschiedene Parteien. Und jetzt seine letzte Schnapsidee, jetzt auch diese Restpartei Convergencia auch noch aufzulösen und eine neue zu gründen mit einem anderen Namen, weil Convergencia und Korruption sind praktisch heute Synonyme. Und also das Einzige, was ich mir jetzt wirklich vorstellen kann, dass dieser Typ so an seinem Präsidentensessel sich festklammern und unbedingt eingesetzt werden will wieder als Präsident. Das Einzige, was mir einleuchtet, ist, der denkt, dass er nur so verhindern kann, dass noch viel mehr Korruptionsfälle bekannt werden. Einen anderen Grund kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Erstmal das und dann auch geht es um die gerichtliche, juristische Belangbarkeit, wenn er in eine andere Partei rübergleitet und die alte Partei wird aufgelöst, dann ist es juristisch sehr, sehr schwer, ihn und seine Clique noch für die ganzen Diebereien, Räubereien und Betrügereien anzuklagen oder derer habhaft zu werden. Und das ist natürlich auch ein Schachzug. Er selber bezeichnet sich ja immer als schlauen Fuchs. Er sagt immer, wir müssen schlau sein wie Füchse, um dieses faschistische Madrid auszutricksen. Und hier hat er wieder ein neues Ding entwickelt, um da hinzukommen. Schauen wir weiter, was ist noch in Barcelona los gewesen? Die Bürgerin und Bürgermeisterin Colau fordert die spanische Regierung auf, das Internierungslager für sogenannte illegale Ausländer in der Industriezone Zona Franca hier in Barcelona nicht wieder zu öffnen. CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, so heißen diese Lager in ganz Spanien, so heißt das Lager auch hier in der Stadt, das seit September übrigens umgebaut wird. Schluss mit den Schnellabschiebungen, Bewegungsfreiheit für alle Bürger, fordert die Bürgermeisterin Colau. Barcelona, Thema Luftverschmutzung. Die Luftverschmutzung in Barcelona hat nach 5 Jahren relativer Abnahme zum ersten Mal wieder zugenommen. In allen Stadtvierteln hat der Anteil an schädlichen Abgasen durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zugenommen. Die Atemluft wird schlechter in dieser Stadt. Noch eine Katastrophe, die hier in Barcelona stattfindet. Laut einem Bericht der Organisation Caritas hat die Armutsbewegung in Katalonien sich in den letzten Jahren verfestigt. Mit Sorge, so die Organisation gegenüber der Presse, beobachte man die Verfestigung der Armutsstrukturen in der katalanischen Gesellschaft. Besonders alleinerziehende Frauen seien betroffen. 571.211 Personen leben laut Caritas unter der Armutsgrenze, sind Arme. Letzte Meldung, Schwarzer Freitag, Black Friday hat Barcelonas Einzelhandel den gestrigen Freitag getauft. Man lockte mit allerlei Sonderangeboten die Kunden in die Kaufhäuser und Läden. Währenddessen hat Frau Colau das Weihnachtsprogramm für Barcelona vorgestellt. Mehr dezentrale Aktivitäten in verschiedenen Stadtteilen und Verlegung der umstrittenen Schlittschuhbahn, die hier mitten im Zentrum auf der Plaza Catalunya stand, in einen Außenbezirk. Ich glaube, die ist jetzt in Hospitalet untergebracht. 1,5 Millionen Euro gibt das Rathaus für den Weihnachtsrummel und Beleuchtung und Spektakel aus. Ja, Black Friday, Werner. Du hast da vorhin schon gegen gewettert, der Black Friday. Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. Vor dem Krieg. Ah, da hatte ich eine Mutter, ach je. Vor dem Krieg. Hatte ich, glaube ich, zwei Vater. Vor dem Krieg. Hatte ich sogar Kinder. Man muss sich ganz schön einschränken, wenn Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seit Krieg ist. selber schuld und wird bald. Er wird eingemacht. Man muss sich ganz schön einschränken, wenn Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seit Krieg ist, la la la la. Bordar por los desaparecidos. Mexiko. An einem Sonntag, kurz vor 2 Uhr, im Ciudad de la Park in Barcelona, sonniger Tag. Wir befinden uns hier direkt unter den ersten Palmen. Leinen sind zwischen ihnen gespannt, weiße Tücher flattern im Wind. Sonniger Himmel. Unter einer Palme sitzt ein junger Mann und bestickt ein weißes Tuch. Neben ihm eine schwarzhaarige Frau, beide so Ende 20. Die Frau heißt Panchi. Ich frage sie nach den Tüchern. Bueno, entrando por el Parque de la Ciudadela siempre quedamos en la primera de estas palmeras y nos ponemos. Wir sticken hier. Es ist eine Initiative aus Mexiko. Dort gibt es das schon seit langem. Wir sticken die Namen von in Mexiko verschwundenen und ermordeten Personen. Es begann mit den Müttern der Verschwundenen und da war die Untätigkeit der Behörden angesichts der Verbrechen. Und so begannen sie zu sticken, auf den Plätzen, um sich sichtbar zu machen und um die Untätigkeit von Seiten des Staates anzuklagen, angesichts des Verschwindenlassens und Ermordens von Menschen. Para hacer visible y denunciar la inactividad estatal frente a las desapariciones y los asesinatos. Dies wird auch an verschiedenen Orten der Welt gemacht, als Zeichen der Solidarität mit den Müttern und Angehörigen der Verschwundenen in Mexiko. Und wir sticken hier an jedem ersten Sonntag des Monats im Ciudad de la Park. Nur diesen Monat war es wegen des Toten Sonntags anders. Wir sind Leute aus Mexiko, anderen Ländern und von hier, aus Katalonien. Wir wollen die Passanten über die Situation in Mexiko informieren. Ursprünglich ist das eine Initiative aus Mexiko, die überall nachgemacht werden kann. Was kann man tun, um euch zu unterstützen und Solidarität zu bekunden? Wer interessiert ist, kann bleiben und eine Weile sticken. Sticken dauert länger als Schreiben. So kann jemand in 10 bis 15 Minuten das Schicksal von einer Person an einem konkreten Ort kennenlernen. Einer Person, die entführt oder ermordet wurde. Dies schafft größeres Bewusstsein bei den Leuten. Und sie können so einen kleinen und gleichzeitig konkreten Beitrag leisten, sehr materiell. Wenn wir über Ermordete und Verschwundene sprechen, in welchen Dimensionen befinden wir uns da? Wie viele sind das? Exakte Zahlen über Verschwundene liegen nicht vor, aber wir gehen von Hunderttausenden Verschwundenen aus, seit der sogenannte Krieg gegen die Drogen begann im Jahr 2006. Es gibt viele Morde an Mexikanern und auch Migranten aus Mittelamerika, die in Richtung USA unterwegs sind und ermordet werden im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen. Sie verschwinden in Massengräbern. In letzter Zeit wurden in Mexiko hunderte solcher Massengräber entdeckt, mit unzähligen Personen, die nicht einmal identifiziert werden. Wir sind keine Organisation, wir sind eine Gruppe. Man findet uns in Facebook unter Wir sticken für den Frieden in Mexiko in Barcelona. Bordamos por la paz de México in Barcelona. Wir sind einfach eine Gruppe, zu der die Leute sonntags kommen und etwas sticken können. Von 1 bis 4 Uhr, so ungefähr. Desaparecidos como con distintos propósitos, simplemente están asesinados en fosas comunes. En México han aparecido cientos de fosas comunes. Wir lesen auf den Tüchern, die im Wind flattern, Schicksale von Verschwundenen und Ermordeten. 27. April 2012 heißt es auf einem Tabasco. Die Körper der am 24. des Monats verschwundenen vier Kinder werden in einem Erdloch entdeckt. Sie befanden sich auf dem Schulweg. Blanca Patricia, 10 Jahre alt. Jesus Alberto, 8 Jahre. Gustavo Adolfo, 7 Jahre. Drei Brüderchen mit Namen Gutierrez Alvarez, Samuel Vázquez Jiménez, 7 Jahre alt. Welche Art von Regierung lässt so etwas zu? Unendliche Traurigkeit. 27 de abril del 2012, Tabasco. Fueron encontrados en una fosa los cuerpos de los cuatro niños desaparecidos el 24 de este mes, cuando se dirigían a su escuela. Blanca Patricia, de 10 años, Jesús Alberto, de 8 años, Gustavo Adolfo, de 7 años, tres hermanitos de apellidos Gutiérrez Álvarez, Samuel Vázquez Gómez, de 7 años. ¿Qué clase de gobierno permite que algo así ocurra? Tristeza infinita. Ein anderes Tuch sagt: Gino Alberto Campos, verschwunden am 8. Juni 2011, Monterrey. Mein Sohn, Sie können dich von meiner Seite nehmen, aber niemals aus meinem Herzen. Gino Alberto Campos, desaparecido el 8 de junio del 2011, Monterrey. Hijo mío, te podrán apartar de mi lado, pero nunca de mi corazón. Ein anderes Tuch, der Körper eines Mannes, zwischen 40 und 45 Jahre alt, mit einem Schuss im Gesicht, wurde in einem verlassenen Kleinlaster gefunden, auf der Izúcar-Landstraße in Aclicho, Puebla, am 13. August 2012. Aclicho, Puebla. Diese und Dutzende weitere Namen von Ermordeten und Verschwundenen, stellvertretend für die Tausende und Abertausende Opfer des mexikanischen Narco-Regimes, flattern auf weißen Tüchern gestickt im Wind dieses friedlichen Sonntagnachmittags hier in dieser Stadt. Se va mi marido, ¿a dónde se lo llevan? ¿A dónde? Alguien que me diga dónde. La mañana de esta mujer abrió con llanto. Hay tantas familias destrozadas, tantas personas que también fueron lastimadas, pero hay muchos policías inocentes. Pues comenzamos el noticiero con la última masacre en Guerrero, México, con el temor de decenas de asesinados y con el silencio oficial. Nadie se quiere hacer responsable de lo que le pasó. FKR Stars. In Reminiszenz an Rio Reiser, halte ich an deiner Liebe fest. Ein Staat an der Südgrenze der USA, der so etwas zulässt, ist ein verbrecherischer Staat. Es ist ein Narkoregime. Hunderttausende sind ermordet und verschwunden in den letzten Jahren. Wir stellen uns einmal vor, das würde in Schweden passieren. Oder in Italien. Oder in Russland, in der Ukraine. Wie würden unsere Massenmedien aufschäumen, schreien? Wie würden die Menschheits- und Menschenrechtsprediger, Pastor Gauck allen voran, nach einem robusten Einsatz schreien, um dieses Verbrechen zu verhindern und zu beenden? Man hört sie nicht, sie sagen nichts. Warum sagen sie nichts? Warum sagt Pastor Gauck nichts? Der ist doch immer vorne weg. Mexiko ist doch eine westliche Demokratie, oder nicht? Also, oder in den USA, dieser Donald Trump, der hat ja ganz andere Ideen. Einfach eine Mauer bauen und alle Mexikaner aus den USA ausweisen, dann löst sich das Problem. So einfach ist es. Ja, dieser Trump ist wirklich ein Stinktier, ein stinkendes Trampeltier. Ich benutze nicht gerne solche Schimpfwörter hier. Er hat sich über einen behinderten Journalisten letztens lustig gemacht. Ich weiß nicht, ob du diese Episode auch noch mitbekommen hast. Da ist ein Journalist, der hatte einen kritischen Artikel einmal geschrieben über seine Geschäfte und daraufhin hat er ihn in einer Pressekonferenz lächerlich gemacht, indem er seine Bewegungen, die behindert sind, nachgeäfft hat. So ein Stinktier. Die letzten 12 Minuten hier im Niemandsland. Kommen wir noch ganz kurz zu kulturellen Themen. Gibt es da etwas Interessantes, kinomäßig vielleicht, Werner? Ja, ganz schnell, also zu Terminen und so weiter. Wie gesagt, morgen Vormittag um 10, Klimamarsch, auch hier in Barcelona, 11.30 Uhr, Avenida de la Catedral, auf der Höhe von Laietana. Dann geht's erstmal rauf, dann rechts rüber, dann wieder runter zum Tetuán und soll enden im Parque de la Ciudadela. Am Abend, wie immer am Sonntagabend, gratis Kino in der enteigneten Bank, Bank Expropiat. Der Pasolini-Zyklus geht zu Ende, aber diesmal ist es kein Film von Pasolini, sondern Film über Pasolini. Am Mittwoch dann, auch wie immer, gratis Mittwochskino im Goethe-Institut, 20 Uhr der Film Barbara von Christian Petzold. Und eine interessante Geschichte gibt's dann noch am Montag, eine Pressekonferenz, morgens schon um 11 Uhr. Und weil am Dienstag, am 1. Dezember, ist der internationale Tag des Kampfes gegen AIDS, wird bei dieser Pressekonferenz jetzt ein Projekt vorgestellt, Dokumental kann man sagen zu dem Thema AIDS, aber im Format von einer Applikation für das Mobil, also weil es eben besonders für junge Leute gedacht ist, die können dann da reingehen, die Sachen anklicken, die sie interessieren. Auf diese Art und Weise soll das da vorgestellt werden. Und also nicht nur Betroffene, Seropositivos, sondern auch Freunde, Familienangehörige, Professionelle, die in diesem Bereich arbeiten. Und die Pressekonferenz ist am Vormittag um 11 Uhr im Centro de Fotografía y Mitjans Documentals de Barcelona. Das ist in der Calle Fontrodona, das ist da am Parallel, Metro Parallel, ungefähr in der Höhe von Ronda San Pau, den Berg hoch, da ist die Straße Fontrodona, Nummer 31. Und es werden natürlich auch da sein die Leute, der Direktor des Films, die Psychologin, die das ganze Projekt angeschoben hat, Montag um 11 Uhr am Vorabend zum 1. Dezember, dem internationalen Kampftag gegen AIDS. Und im Kino warst du nicht die letzten Tage, Werner, oder die letzten Wochen? Nein. Ich hatte noch Wichtigeres zu tun. Ja? Theater oder was? Ja. Ich habe einen sehr interessanten Film gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Der heißt Truman. Truman ist der Name eines Hundes. Man soll den jetzt nicht Truman oder so aussprechen, sondern der heißt einfach auf Spanisch ganz knallhart Truman. Und dieser Truman ist der Hund von einem sehr sympathischen Zeitgenossen, der leider ein großes Problem hat. Er wird bald sterben. Er hat Lungenkrebs. Und er bereitet jetzt seine Umwelt, seine Freunde und seine Familie auf seinen Tod vor. Er sucht zuerst einmal ein Herrchen oder ein Frauchen für Truman. Damit beginnt alles. Ein großartiger Ricardo Darín und ein ebenfalls sehr gut schauspielernder Javier Cámara in der Rolle von Darins Freund, der kommt extra aus Kanada, besucht ihn und erfährt nach und nach, was mit ihm los ist. Sie gehen nochmal zum Arzt und er verabschiedet sich langsam von allen und allem, die mit ihm zu tun haben. Und man erfährt so nebenbei einige Dinge und Geheimnisse über sein Leben. Und das Faszinierende ist, wie jemand wirklich diese Situation angeht. Er weiß, er wird in ein paar Monaten tot sein und geht einfach hin und bittet zum Beispiel frühere Feinde um Entschuldigung, bittet andere, sich um seinen Sohn zu kümmern, um seinen Hund, und das Ganze spielt in Madrid. Ein toller Film, der hat mir sehr gut gefallen, den kann ich jedem empfehlen. Klasse Schauspieler, ein gut gemachtes Drehbuch, auch noch mit einigen Überraschungseffekten. Man soll jetzt nicht denken, es wäre ein Drama. Es ist ein Drama, aber in einem sehr humoristischen Ton gehalten. So ist es also wirklich auch für jedermann verdaulich. habe hier den Trailer übrigens, den Trailer von Truman. ¿Y el equipaje? Die Musik en ist el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caes muy bien a tu perro. Ja, jetzt kommt sein Kumpel aus Kanada an, die begrüßen sich. Paula me dijo que una sorpresa. Darin ist Argentinier, boludo, boludo. Es gibt sehr viel argentinische Einsprengsel und Jargon. ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. Dann versuchen natürlich die Freunde von dem Todeskandidaten, sich um ihn zu kümmern. Und compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Lo del avión. Und sie machen noch allerlei, sagen wir mal, unvernünftige Sachen vor seinem Tod. Sie reisen einfach nach Amsterdam, obwohl das gar nicht geplant war. Darin hat übrigens gar kein Geld. Die humoristischen Einsprengsel bestehen dann darin, dass er jemandem sagt, zum Beispiel seinem Sohn, mach dir keine Sorgen, ich habe Geld genug. Gib mal gerade, packt ihn von hinten. Der andere macht ein bisschen Geld locker und er steckt es seinem Sohn zu, obwohl er selbst wenig hat. Okay, toller Film. Kann ich jedem empfehlen, der auf die Schauspieler steht, natürlich Ricardo Darín. Hier wird man sagen, un monstruo. Klasse Schauspieler. An diesem Wochenende läuft ja einiges hier in den Kinos. Es sind einige Filme. Assassins, eine chinesische Produktion, glaube ich. Im Stile von Hero gedrehte Märchen-, Kampfsport-, Abenteuergeschichte. Die werde ich dir nicht empfehlen. Aber vielleicht die Hunger Games, die Juegos de Hambre, Hungerspiele. Diese Science-Fiction-Saga. Ich weiß nicht, ob du von der Geschichte gehört hast, Werner. Da wird eine Gesellschaft gezeigt, die in nicht, vielleicht nicht ferner Zukunft liegt. Die hat Folgendes organisiert. Der Diktator, der alle 12 Distrikte beherrscht, organisiert einmal im Jahr die Hungerspiele. Da werden junge Leute aus allen Distrikten in ein Camp zusammengepfercht und die werden da auf einen Kampf jeder gegen jeden vorbereitet und das Ganze wird dann live im Fernsehen übertragen, wie die jungen Leute sich gegenseitig abschlachten. Eine von diesen jungen Personen ist Katniss Everdeen, ein junges Mädchen aus einem Arbeiterdistrikt, die nun gegen ihre eigenen Freunde kämpfen soll und sie umbringen soll. Das Ganze wird live im Fernsehen übertragen. Das ist so wie Operation Triunfo, eine riesen Fernsehshow mit Casting. Die werden geschminkt, die werden vor die Kameras geholt, vorbereitet. Und über diese Grausamkeit einer völlig entmenschlichten Gesellschaft handelt dieser Film. Das ist jetzt übrigens der dritte Teil. Mockingjay, da geht es um den Endkampf gegen die Diktatur. Was ist politische Schönheit? Werner, was würdest du als politisch schön bezeichnen? Vaya pregunta. Fällt mir jetzt gar nichts ein. Du hast ja jetzt so ins Mikro gelacht. Das muss ich nachher rausschneiden. Im ersten Moment hört sich das ja was ganz konträr an. Politik und schön, politisch und schön. Das gibt's aber. Es gibt einen Verfechter dieses Konzepts, der heißt Philipp Ruch, der ist Berliner Künstler und der sagt, die Politik habe den Sinn für das Schöne verloren und erfordert einen aggressiven Humanismus. Was soll das sein? Er hat 2009 das Zentrum für politische Schönheit gegründet, das für Aktionskunst in der Tradition Christoph Schlingensiefs steht. Bekannt wurde das Zentrum mit Aktionen zur Rettung syrischer Flüchtlingskinder 2014 und Achtung, mit dem Transport der Kreuze von Mauertoten an die europäischen Außengrenzen 2014 und zuletzt mit der Beerdigung angeblich im Mittelmeer ertrunkener Flüchtlinge in Berlin in der Nähe des Kanzleramts. Mit solchen Aktionen wollte Herr Ruch auf die Politik aufmerksam machen. Die verfehlte Politik. In einem Interview mit dem Spiegel wird er gefragt, sie wollen der Politik ihren Stolz zurückgeben. Ruch. Wir fragen uns viel zu selten, was das Schönste, Beste und Großzügigste wäre, was wir in unserem Leben tun könnten. Auch unsere Politiker müssen aus ihrem Alltagstrott heraustreten und sich fragen, was das Schönste ist, was sie für das Land, für Europa, für die Menschheit tun können. Spiegel. Und wie lautet Ihre Antwort? Ruch. Schön wäre es, sich nicht monatelang mit der Autobahnmaut zu beschäftigen. Ein Akt politischer Schönheit könnte darin bestehen, wenn die Bundesregierung nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts nach Auschwitz, Bosnien und Ruanda endlich ein Ministerium für Verhinderung von Völkermorden einrichtete. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich in diesem Sinne. Alles Gute. Werner, tschüss, ein schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche gleichfalls. Schmerz wegspült von nackten Füßen im nassen Rennstein. Du denkst an früher und wirst wieder Kind sein. Wenn du so alleine stehst, fühlst du, wirst euch nass. Halt dich an deine Liebe fest. Wettlauf von Heinrich Heine. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben, denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur die etwas haben. Quien mucho tiene, conseguirá pronto mucho más. Aquel que solo un poco tiene, incluso lo poco se lo quitarán. Pero si no tienes nada de nada, ya puedes dejar que te entierren, pues derecho a vivir, miserable, solo tienen los que algo tienen. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.